Den Meldungen der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap-News zufolge gab der Direktor des Instituts für koreanische Kultur in Südkorea am 18. Januar ein Beweismaterial bekannt, das es bestätigt, dass die japanischen Aggressoren in der Vergangenheit die koreanischen Frauen als Sexualsklavinnen verschleppt und sich direkt am extremen Humanitätsverbrechen beteiligt hatten. Er machte den Inhalt eines Dienstagebuches, das in der Vergangenheit vom 7. Kompanie des 21. Regiments der japanischen Armee angefertigt worden war, bekannt und stellte dabei fest: Das Tagebuch unterscheidet das Trosthaus von dem privaten Bordell eindeutig. Der Zutritt ins Trosthaus sei von der Armee durch die Eintrittskarte kontrolliert worden. Daher sei es als Lüge ans Licht gekommen, dass das Trosthaus von den privaten Leuten verwaltet worden sei. Da es ein Beweismaterial gebe, dass das Trosthaus von der japanischen Regierung verwaltet und geleitet worden sei, sollte die japanische Regierung mit der absurden Äußerung aufhören und sich aufrichtig dafür entschuldigen. In diesem Sinne mache er das Tagebuch der Öffentlichkeit zugänglich.